es früher war. Endlos lange war ein Jahr. Jetzt tief im Kreislauf dieser Welt bleibt nicht mehr viel, was mir gefällt. Wo führt das hin? Komm, lass mich hier raus. Bin wieder Kind und sieh die Wolken. Alles egal, schließ doch die Tür, wir bleiben hier und fangen ganz vorne an. Wir brechen aus, der Weg ist frei, aus diesem ganzen Einheitsbrei. Kein Blick zurück, schau nur nach vorn. Zwei neue Menschen sind geboren. Schlag das System und folg mir hier raus. Zusammen gehen wir in ein neues Leben. Die Zeit bleibt stehen, wenn wir uns. Schließ doch die Tür, wir bleiben hier und fangen ganz vorne an. Der Mensch hat die Maschine besiegt, wenn er sich nicht für alles verbiegt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Wir fangen ganz von vorn.